Deutsch einen persönlichen Stil. Wenn ich fresse, muss ich zugleich weinen. Ich weiß eben nicht, warum mir die Augen überfließen. Andererseits bin ich beim Tränen vergießen. Muss ich umgehend fressen? Wie nach 48-stündiger Hungersnot. Dieser ewige Kreislauf bringt mir noch den Tod. Auch bei Musik muss ich immer weinen. Ich glaube, da bringen Sie wieder einen. Wurst. Hiermit sind Sie zum Tode verurteilt. Warum? Ihre Verbrechen sind dergestalt ungeheuerlich, widerwärtig, schamlos, pervers, abstoß sowie abenteuerlich, dass ich Ihre Bezeichnungen ohne Erröten nicht aussprechen kann. Das können Sie von mir nicht verlangen. Mann, Ihr letzter Wunsch? Ich will Sie, du Armleuchter, nennen. Beeilung, dass wir das abschließen können. Du Arm. Bitte genauen Text. Meine Zunge ist wie verhext. Du Armleuchter, müsst sie sagen, sie. Du Arm. Leider treffe ich es nie. Ich warne Sie, Sie können nicht mitgerichtet werden, wenn Sie sich weiterhin so ungebärdig gebärden. Sie Doppelarmleuchter! Sagen Sie du zu mir. Du Armleuchter! Der letzte Wunsch des Delinquenten war, mich du Armleuchter zu nennen, was er 8.37 Uhr getan hat, sodass wir 8.38 Uhr mit der Hinrichtung desselben haben beginnen können. Ich habe gar keinen besonderen Hunger, weshalb ich immer noch untätig hier herum lungere. Ist die Familie groß, die du ohne Ernährer obdachlos hinterlässt? Etwa drei Freundinnen hab ich versetzt. Die werden jetzt aber Zähne klappern und wehklagen. Das will nichts mehr sagen. Ich höre ja gern todtraurige Geschichten. Kannst du mir eine zur Hälfte oder zu einem 16. berichten? In dieser Situation erzählt Hans Wurst dem Krokodil den besten Idiotenwitz des Tages. Dieser urwüchsige, herzliche, unbekümmerte Humor. So ein Urvieh kam mir mein Lebtag noch niemals nicht vor. Trink mit mir einen Schnaps, Bruderherz. Freund, wo bist du? Landwirt. Das ist doch. Du bist ein Reptil. Ich hatte gleich anfangs ein äußerst unangenehmes Gefühl. Die Tränen, sie kullern, gleich packt mich die Wut. Undank. Jetzt will ich dein Blut! Als erstes die Schlange da, welche ich hierzulande noch nie nicht sah. Ich fresse nur, dass ich heule, damit dieser anmutige Weihe über seine Stirn und in den Ofen tritt. Steht das Wasser, ist bis da oben hoch. Dich fresse ich auch noch. Kommt es schlimm als schlimmer, Witze helfen immer.